Morgen ist morgen, nichts ist unmöglich, alles kann geschehen. Schließ nicht deine Augen und du wirst es sehen. Und du wirst es sehen. Die Zeit heilt Wunden und vergessen kann ich nicht. Hör auf uns, mach dich frei, reich uns deine Hand. Und du wirst es nicht bereuen. Und du wirst es nicht bereuen. Dieses Feuer in unseren Herzen wird niemals vergehen. Unser Stolz zu diesem Land wird uns niemand nehmen. Kannst du nicht sehen, wie dieses Land verkommt? Sie machen es kaputt mit ihrer Politik. Freiheit für dieses Land. Niemand hört auf die Kritik. Niemand hört auf die Kritik. Dieses Feuer in unseren Herzen wird niemals vergehen. Unser Stolz zu diesem Land wird uns niemand nehmen. Stehen auf und lassen es nicht zu. Wir stemmen uns dagegen und lassen keine Ruhe. Wir stehen zu unserem Land, vereint und Hand in Hand. Vereint und Hand in Hand. Dieses Feuer in unseren Herzen wird niemals vergehen. Unser Stolz zu diesem Land wird uns niemand gehen.